WDR 5. Neugier genügt. Sechzig Jahre und kein bisschen weise, ausgehalten, schaden nichts gelernt. Also ich glaube ja, der gute alte Kurt Jürgens kokettierte in diesem Lied. Denn ist nicht für die allermeisten das einzig Positive am Älterwerden, dass sie automatisch lebenserfahrener und folglich weiser werden? Altersweise, wie es ja so schön heißt. Irgendwie gehört zur Weisheit schon auch ein langer grauer Bart. Wobei es eigentlich Quatsch ist. Ich finde, man kann ja tatsächlich auch in jüngeren Jahren sowas wie eine gewisse Weisheit erlangen, ohne langen Bart. Aber das ist doch schon so das Erste, was so mit in den Kopf kommt. Siniert Sina Rosen. Sie ist 35 und Yogalehrerin. Beruflich also mittendrin in einer uralten Weisheitslehre, nämlich der indischen. Theoretisch. Ist sie denn selbst deshalb schon in jungen Jahren sowas wie weise? Nee, das würde ich mir nicht anmaßen, von mir zu behaupten, dass ich weise bin. Ich wage aber schon zu behaupten, dass ich eine gewisse Grundeinstellung zum Leben habe, die das vielleicht ankratzt. Während sie spricht, schaukelt Sina auf ihrem Bauch sanft ihr Baby in einer Trage hin und her. Neben Yoga sei es auch der 4 Monate alte Juri, der sie lehre, jeden einzelnen Moment bewusst zu erleben. Schauspieler Jochen Busse muss da im Hinblick auf seine Generation und unseren Kulturkreis erstmal was Generelles loswerden. Es ist heute nicht mehr so erstrebenswert, alt zu werden, um dabei weise zu sein. Bei uns ist inzwischen Altwerden immer sehr stark mit dem Verlust von Weisheit, also mit Demenz verbunden. Auch der Respekt davor ist nicht mehr so da. Man hört ja ganz selten das Wort weise. Man hört schlau, man hört clever, man hört fit im Kopf. Aber weise wird eigentlich ganz selten benutzt. Ja, aber ist einer wie Busse, der selbst noch so fit in Kopf und Körper ist, mit 75 Jahren Lebenserfahrung nicht automatisch weise? Nein, also ich glaube nicht, dass ich weise geworden bin. Dazu mache ich noch viel zu viel spontane Handlungen. Dazu bin ich noch viel zu unreflektiert bei manchen. Dazu bin ich noch viel zu albern auch. Also ein Weiser ist nicht albern. Einspruch. Es gibt keine Studie, die besagt, dass Weise immer ernst sein müssen. Und der kluge Kabarettist muss doch schon aufgrund seines Erfahrungsschatzes weiser sein als die junge Yogalehrerin, selbst wenn die indische Weisheitstheorie im Kopf hat. Ich muss erst mal herausfinden, was Weisheit im deutschen Alltag denn eigentlich bedeutet. Und wage deshalb den Online-Selbsttest eines Wissensmagazins. Wie weise sind Sie? Der gibt direkt mal Einblick in einige Kriterien, die Weisheit angeblich ausmachen. Es geht laut Zeitschrift um kognitive, affektive und reflektive Fähigkeiten. Zu Deutsch, getestet werden Lebensverständnis und Wissensdurst, Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, sowie Selbsteinsicht und meine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Ich soll Aussagen wie: Das Leben ist im Grunde immer gleich. Oder: Ein Problem interessiert mich nicht, wenn ich denke, dass es keine Lösung gibt. Und: Man kann fast alle Menschen in ehrlich oder unehrlich einteilen. Bewerten. Auf einer Skala von voll zustimmend bis absolut ablehnend. Boah, nach nur 39 schnell gesetzten Kreuzchen bescheinigt mir das Ergebnis: Ein überdurchschnittlich hohes Weisheitsniveau. Der Wert zeugt von Selbsterkenntnis und dem Talent, aus Fehlern zu lernen und Verantwortung nicht auf andere abzuschieben. Zum Glück sind auch die Einsichtigsten und Umsichtigsten beim Thema Weisheit nie endgültig am Ziel. So weise, wie der Test mir attestiert, bin ich ganz sicher nicht. Was aber stimmt, ist, dass ich längst noch nicht genug weiß. Zum Beispiel, was ein solcher Test wirklich über den Grad meiner Weisheit als Akademikerin mit 47 Jahren aussagen kann. Na, das ist genau wie bei Intelligenztests auch. Ich muss genauestens wissen, was ich eigentlich messe. Und es kann zum Beispiel sein, dass ich mit so einem Test vor allen Dingen meine Fähigkeit messe, mit ambivalenten Situationen umzugehen. Das ist zwar ein Aspekt von Weisheit und gehört auch mit Sicherheit an sehr zentraler Stelle dazu, aber das alleine macht nicht Weisheit aus. Erklärt mir der Journalist und TV-Moderator Gerd Skobel. der sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hat. Durch psychologische Tests können zwar einzelne Bestandteile von Weisheit, eben einige meiner Eigenschaften, gemessen werden. Aber das große Ganze lässt sich nur schwer greifen und nachweisen. Weil es kein klar definierter Begriff ist, den ich sozusagen eindeutig in hirnphysiologische Experimente umwandeln kann. Also was ich untersuchen könnte, ist, wenn jemand Lebensprobleme versucht zu lösen, was für Gehirnareale sind daran beteiligt? Naja, da sind so ziemlich alle daran beteiligt. Also es gibt nicht sowas im Gehirn wie ein Weisheitszentrum oder sowas. Verstehe. Immerhin, die nötigen Bestandteile kann Gerd Skobel aufzählen. Ein entscheidender Bestandteil von Weisheit ist zweifellos sowas wie Faktenwissen. Wenn ich überhaupt nicht weiß, worum es geht, kann ich ehrlich gesagt auch keine weisen Entscheidungen treffen. Das kann man relativ gut messen. Dann ist die Frage, habe ich zum Beispiel eine Kompetenz in Richtung praktischem Umgang, Handlungsorientierung? Also kann ich, wenn ich einen Gedanken habe, den tatsächlich auch umsetzen? Auch sowas kann ich beispielsweise messen. Ich kann unterscheiden, hat einer allgemeines Wissen oder hat er nur spezifisches Wissen. Wissen ist aber nicht identisch mit Weisheit. Ein weiterer Faktor ist, habe ich Empathiefähigkeit? Also wenn ich überhaupt nicht in der Lage bin, zum Beispiel ihren Subtext, dass sie jetzt traurig sind oder dass sie Angst haben, wenn wir versuchen, ihr Lebensproblem zu lösen, dass das wichtig ist, wenn ich das nicht mitkriege und wenn ich da nicht empathisch reagieren kann, werde ich auch keinen weisen Rat ihnen geben können. Zusammengefasst heißt das? Es ist eine Lösung von wirklich existenziellen, auch angstmachenden Lebensproblemen, dass man auch in Situationen, die schwierig sind, die leidvoll sind, die Erfahrung machen kann, dass man ein gutes Leben führt und auch das, was ein gutes Leben ist, in einer solchen Situation umsetzen kann. Mir wird klar, wie allumfassend weises Handeln sein muss und wie nützlich und alltagstauglich das heutzutage hierzulande für ein gutes Leben sein kann. Nur diese leidvollen Situationen, verursacht durch Krankheits- oder gar Todesfälle, mit denen sind ja Ältere schon aus rein biologischen Gründen viel häufiger konfrontiert als Junge. Somit können die auch sicher weiser damit umgehen, oder nicht? Ich besuche Kirsten Schach, 42, in Hagen. Die Bankerin sitzt mit ihrer Tochter Marlin am Küchentisch, die Fünfjährige malt eifrig ein buntes Haus. Das Tragische, Papa ist seit 3 Jahren nicht mehr da, er nahm sich sein Leben. Ich bin überrascht, wie fröhlich die Zwei-Frau-Familie wieder wirkt. Also es ist ja jetzt noch nicht so lange her, vielleicht sage ich in 10 Jahren auch dazu was anderes, aber negativ ist ganz klar, dass ich einen Menschen verloren habe, der sehr, sehr wichtig war für uns. Positiv, dass ich viel über mich gelernt habe, mehr Vertrauen in mich habe, in meine Entscheidung, dass ich weiß, es wird immer alles gut. Ja, und dass ich eben halt auch positive Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht habe. Menschen, die ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, die dann plötzlich da waren. Und das ist natürlich so eine Erfahrung, die macht man ja auch nicht jeden Tag. Sie erzählt weiter und es klingt, als habe Kirsten den Schicksalsschlag allmählich verarbeitet und sogar etwas Gutes daraus gemacht. So schlimm das auch ist, aber ich würde diese Erfahrung in meinem Leben auch nicht vermissen wollen. Also wenn ich das Leben zurückdrehe und ich könnte mir aussuchen, es passiert nochmal so, dann würde ich nochmal den Weg so wählen. Ne? Also lieber mit so einer Erfahrung zu dem jetzigen Zeitpunkt leben als ohne diese Erfahrung. Mal losgelöst davon, dass ein Mensch gestorben ist. Das wünscht man ja keinem, ne? Aber doch. Auf mich wirkt es so, als sei die junge Kirsten mit ihrem Leid weise umgegangen. Sie hat aus dem Drama vieles gelernt, über sich selbst, über andere und über den Tod. Ein Glück für ihr jetziges Leben. Wenn Weisheit damit zu tun hat, dass man schwierige Lebensprobleme nachhaltig lösen kann, dann hat das sicher mit Glück zu tun. Also auch der weise Mensch wird unglücklich sein, wenn jemand stirbt, aber er wird anders damit umgehen. Er wird nicht so damit umgehen, dass es sein ganzes Leben zerstört, zum Beispiel. Orts- und Generationswechsel. Nun sitze ich auf dem geflickten Sofa von Alex Lahnwehr in Witten. Wir blättern in einem Fotoalbum. Ein Geburtstagsgeschenk von 5 Kindern, 10 Enkeln und 8 Urenkeln. Dieser Mann hat einen grauen Bart und ist alt. Und zwar 96 Jahre. Auf den ersten Blick also das Bild eines weisen Mannes. Der ehemalige Firmenchef erzählt mir, dass gerade sein 14. geliebter Hund gestorben sei. Er spricht auch vom Krieg und von seiner viel zu früh verstorbenen Ehefrau. Ich merke, der agile Rentner fühlt sich trotz allem wohl in seinem Leben. Nicht nur, weil er regelmäßig eigenhändig mit dem Auto nach Holland düst, um dort seine Lebensgefährtin, Henny 72, zu besuchen. Ich klage überhaupt nicht. Also ich bin vollkommen zufrieden. Ich könnte morgen sagen, auf Wiedersehen, das war's. Ich habe ein gutes Leben gehabt und ein zufriedenes Leben. Ich habe eine wunderbare Familie und eine Ersatzfamilie in Holland. Wenn ich so denke, ich habe genug natürlich im Krieg erlebt. Aber das Grausame vergisst man meistens am schnellsten. Schöne Zeiten behalten einen länger im Hirn. Und da denkt man gerne dran zurück. Dieser adrette Herr hat sich bewusst zum positiven Denken entschieden. Uropa Alex wirkt weder verbittert noch aggressiv, wenn er von seinen Lebensdramen erzählt. Die Weisheit, die er damit auf mich ausstrahlt, bezeichnet er selbst als einen Mix aus Bauchgefühl und Verstand. Gucken Sie mal, kleine Beispiele. Ich habe immer meinen Kopf gebraucht und der Kopf war nicht nur zum Haarschneiden da. 2. April 1945 war Ostern. Ich war Flieger, Jagdflieger in den letzten 2 Jahren und dann hat der Staffelkapitän gesagt, wir haben den Krieg verloren und ich wünsche, dass wir im Namen des Führers uns als Kamikaze-Jäger jetzt betätigen. Da wurde ich 25 Jahre und hatte seit 3 Jahren Tagebuch geführt. Da habe ich gesagt, nee, Alex, dafür bist du zu schlau. Den Quatsch machst du nicht mehr mit. Und Alex Lahnwehr desertierte. Ich habe selbst meinen Verstand in die Hand genommen, oder wenn man so will, mein Herz, und habe mich dann durchgeschlagen. Im Rückblick wird ihm klar. So was steckt in mir drin. Ich will mich dann nicht selbst loben mit, aber ich habe immer im richtigen Moment das Richtige getan. Ne? Also so glaube ich jedenfalls. Fehler machen wir alle. Nicht? Und die mache ich heute noch. Ne? Oh, ich bin klug und weise. Aber muss ich unbedingt Leid bewältigt haben, um weiser zu werden? Gerd Skobel? Das kommt auf Sie an. Das kann sein, dass es meinen Blick überhaupt nicht verändert und im Gegenteil verhärtet. Das kann sein, dass durch die Toten, die ich im Krieg gesehen habe, meine eigene Haltung so extrem wird, so aggressiv, gewalttätig wird, dass das mit Weisheit überhaupt nichts zu tun hat. Also ob die Umstände sozusagen sie in Richtung Weisheit bringen, hängt ganz entscheidend damit zusammen, wie sie selber aktiv, bewusst diese Vorgänge verarbeiten. Das haben die junge Kirsten Schacht und der alte Alex Lahnwehr offenbar gleich gut gemacht. Nur würden sie sich selbst nie als weise bezeichnen. Aber wer tut das schon? Es ist ja auch sowieso so. Es reicht nicht, dass ich sage, ich bin weise. Und zwar deswegen, sondern Weisheit hat immer ein interaktives Moment. Also wenn ich sage, ich bin weise und Sie sagen, naja, also ehrlich gesagt, wenn ich mir Sie so im Alltag angucke, scheinen Sie das genaue Gegenteil davon zu sein. Das ist eigentlich schon ein ganz klarer Indikator dafür, dass ich nicht weise bin. Wenn Sie mich fragen, ich empfinde Gerd Skobel als weise. Naja, er ist ja auch studierter Philosoph. Aber selbst manche Kinder machen auf mich einen weisen Eindruck. Jochen Busse hat so einen jungen Weisen in der Familie. Mein Junge, der ist 11 Jahre, der hat eine Weisheit von sich gegeben. Der hat gesagt, Mathematik, ja, das brauche ich ja nicht zu üben, das macht ja mein Hirn. Das ist ein weiser Spruch. Der hat auch kapiert, was er da sagt. Das ist also ihm nicht kindermündlich unterlaufen, sondern das ist wirklich ein Ergebnis von Nachdenken. Das hat mich sehr beeindruckt. Der hat was Richtiges erkannt, dass sozusagen Lernen weniger ist als das ganze Menschsein, das ganze Drumherum. Ja. Ist das weise? Nein. Warum? Hat es mit Bewältigung von Lebensproblemen zu tun? Nur bedingt. Es geht eher, glaube ich, bei dem Satz um gewisses Wissen, nämlich das Wissen darum, wie man lernt. Das kann einfach nur schlau und klug sein und muss noch nicht notwendigerweise weise sein. Klar, Wissen allein ist nicht gleich weise. Aber es klingt für meine Ohren so. Kinder sagen sehr kluge Sachen. Manchmal, da haben sie recht, Sachen, deren Tragweite sie selber nicht überblicken, die wir aber in einem größeren, weiteren Kontext für sehr, sehr klug, sehr hellsichtig halten. Womit hängt das zusammen? Kinder haben oft eine gute Fähigkeit, die wesentlichen Aspekte zu sehen, die wir im ganzen Hin- und Her-Überlegen einfach vergessen. Stimmt. Ähnliches höre ich in Kirstens Küche. Töchterchen Marlin malt jetzt rosa Tiere, während die junge Witwe von ihr erzählt. Gott ist bestimmt durchsichtig, hat sie neulich auch gesagt. Und das hat sie dann hergeholt, weil Menschen, die nicht mehr leben, die kann man ja auch nicht mehr mit den Augen sehen. Also sind die durchsichtig, also ist Gott auch durchsichtig. Und sie haben aber im Kindergarten auch gelernt, Gott ist überall. Also ist der ziemlich groß und ist um die Welt drumherum. Ne? So hast du es mir, glaube ich, erklärt. Ja? Und wo wohnt Gott? Himmel. Im Himmel, ne? Und ist er jung oder alt? Weiß man vielleicht nicht so genau, ne? Ich glaube, jung. Ein junger Gott im Himmel, ganz sicherweise eine schöne Vorstellung. Und woran erkenne ich einen Weisen auf Erden? Erstmal, bevor er überhaupt etwas sagt, denkt er nach. Er ist also nie unbedingt spontan. Wenn man sich mit weisen Menschen unterhält, dann merkst du das einfach daran, dass der sehr zurückhaltend ist mit einer Antwort oder mit einem Lösungsvorschlag. Ja, da setzt etwas ein im Gehirn oder auch im Gefühl, was sagt so, nun erstmal langsam, was sind die Fakten und dann äußern die sich. Findet Jochen Busse, Gerd Skobel ergänzt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass relativ unabhängig vom kulturellen Kontext weise Menschen als weise Menschen erkannt werden. Das Komische ist, man kann nicht so klar definieren, was ist das dann eigentlich in dem Moment. Also ist das einfach nur eine Summe von bestimmten Eigenschaften, die die Menschen dann einfach sozusagen abhaken und sagen, der oder die ist weise. Ich glaube, das ist mehr ein intuitives Verstehen. Also wenn man sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet, man weiß, zu wem man gehen könnte, der einem oder die einem einen Rat geben kann. Oh, ich bin klug und weise und mich betrüger nicht. Ich begreife, es gehört ganz schön viel dazu, weise zu sein. Und Alter macht eben nicht automatisch weise. Untersuchungen des Psychologen Paul Baltes und der Alterungsforscherin Ursula Staudinger haben ergeben, dass das Fundament für Weisheit schon in jungen Jahren gelegt wird. Das haben Baltes und Staudinger sehr klar gezeigt, dass die grundsätzlichen Weisheitsskills ungefähr mit dem 25. Lebensjahr da sind. Weil das, sagen uns Neurophysiologen heute, ist ungefähr die Zeit, in der die Umwandlung des Gehirns, die in der Pubertät stattfindet, abgeschlossen ist. Und es kann durchaus sein, dass jemand da einen Grad an Weisheit entwickelt hat, der dem eines Erwachsenen weit überlegen ist. Bleibt nur die Frage, wie komme ich da hin? Muss der Mensch wollen oder kann Weisheit auch ganz unbemerkt über mich kommen? Also wenn es nebenbei passiert, haben Sie eine sehr glückliche Veranlagung. Das will ich nicht ausschließen, dass das so ist. Aber Sie müssen daran arbeiten wollen. Sie können das ganz platt mit einer sportlichen Aktivität vergleichen. Wenn Sie Ihre Muskeln nicht trainieren, können Sie nicht mehr richtig laufen. Und das ist leider mit so etwas wie Weisheit auch der Fall. Klar, Faktenwissen kann ich durch Lesen, Lernen, Fragen vergrößern. Aber wie trainiere ich Gelassenheit, wie mein Einfühlungsvermögen oder einen möglichst weisen Umgang mit meiner Angst? Sie können versuchen, Ihren Geist zu trainieren. Also wenn Sie in einer Situation große Angst haben, werden Sie wahrscheinlich nicht wirklich klar entscheiden können. Sie sind zu verstrickt. Es hilft Ihnen, wenn Sie gelernt haben, diese Angst zu lösen. Wie macht man das? Je klarer Ihnen ist, wie Ihr Geist, wie Ihre Gefühle, wie Sie selber funktionieren, umso größere Chancen haben Sie wahrscheinlich in einer solchen Situation, sich von sich selber zu distanzieren. Das ist ein Nebeneffekt von Meditation. Ja, ich glaube, dass man schon durch Meditation für sich etwas herausfinden kann, weil das merke ich ja. Ich setze mich dann brav hin und meditiere. Ich merke, dass, naja, jetzt kommen wir wieder zum Thema Altersweisheit, also dass eine gewisse Gelassenheit auch immerhin eine Vorstufe der Weisheit ist. Ach nee, Herr Busse. Also doch ein bisschen weise. Ist also Meditation der Weisheit letzter Schluss? Also ich sage, was ich gemacht habe. Das eine ist, alles nicht so ernst zu nehmen. wie man es zu der Zeit getan hat, als man es erlebt hat. Man schaut wirklich drauf und das andere, und das ist ganz wichtig, nicht werten. Ein weiser Rat. Altersweise? Nö. Denn Reife, Kind, wenn du die wirklich meinst, hat nichts zu tun mit Falten. 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Greise und doch 60 Jahre davon entfernt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.